Unerklärlich ist es. Warum laufen Menschen amok? Warum geht jemand in eine Schule und schießt um sich? Diese Fragen stellt der junge deutsche Regisseur Thomas Sieben in seinem neuen Film Staudamm. Und der iranische Regisseur Asghar Farhadi erzählt in Le Passé, das Vergangene, die Geschichte einer Scheidung. Dieses sind die beiden Filme der Woche heute hier in Fazit. Anke Lewicke ist im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Staudamm von Thomas Sieben ist auch eine Liebesgeschichte. Es geht nämlich um den Studenten Roman, der für einen Staatsanwalt in die bayerische Provinz fährt, um zu recherchieren, wie sich denn der Amoklauf in der Schule abgespielt hat. Und es entspinnt sich so eine feine Liebe zwischen dem jungen Mann und einer Überlebenden des Amoklaufes. Die Leute sagen immer Amoklauf. Peter hat es ganz bewusst gemacht. Der hat es lange geplant und aller Ruhe durchgeführt. Warst du dabei? Dann hast du das alles gesehen? Ja. Und warum lebst du noch? Normalerweise fragen einen die Leute dann immer, ob es einem besser geht und nehmen einen in den Arm. Aber warum lebst du noch? Das hat noch niemand gefragt. Soweit dieser Ausschnitt aus Staudamm, Anke Lewicke. Ist das ein berührender Film? Ja, das ist ein berührender Film, aber es ist ein Film, der einen eher indirekt über weite Strecken berührt. Und das hängt damit zusammen, dass dieser Regisseur auch bewusst Distanz hält zu diesem Amoklauf. Also wir lernen Roman, die Hauptfigur, kennen. Das ist eben, wie Sie schon gesagt haben, Student und er ist eher introvertiert, macht lieber Videospiele. Und er tippt eben die ganze Zeit diese Akten zu dem Fall, zu dem Amoklauf ab. Also dadurch kriegen wir eben die verschiedenen Perspektiven geliefert. Psychologische Gutachten, aber eben auch Zeugenaussagen von den Lehrern, von den Mitschülern, die überlebt haben. Und dann muss er eben in den Ort fahren, weil er da noch weitere Akten holen muss. Und da lernt er eben Laura kennen. Und er kriegt erst so ganz langsam mit, dass Laura eben, wie wir gehört haben, dabei war. Und die Frage, die er stellt, die beschäftigt natürlich Laura auf. Warum lebst du denn dann noch? Weil natürlich hat sie Schuldgefühle und fragt sich, warum konnte sie überleben? Warum hat es sie nicht getroffen? Und man kriegt dann auch mit, dass sie auch eine besondere Beziehung zu dem Täter hatte. Und der Film hat aber, wie gesagt, eher so eine neutrale, distanzierte Haltung. Und wir müssen uns Roman zunächst vorstellen wie so ein Medium, durch den wir eben diesen Ort und die Tat einfach so langsam einkreisen. Und kriegen wir eine Antwort auf diese Fragen, warum läuft jemand amok? Na, eigentlich gibt es ja keine Antwort darauf und das weiß der Regisseur natürlich auch, dass es da was Unergründliches gibt. Deshalb ist diese Perspektive ja vielleicht auch ganz spannend, dass Roman da mit Laura jemanden entdeckt, die er mag, aber wo er feststellt, ja, was hatte sie denn mit dem Täter zu tun, was gab es da für eine Verbindung? Dadurch kriegt man wieder eine Ahnung, kriegt natürlich auch eine Perspektive auf den Täter und wenn er das alles in diesem Schwebezustand gehalten hätte, wäre das gut gewesen. Aber am Ende wird der Film leider zu explizit und es gibt eben so Analogien, die wir alle schon gehört haben, wie es zu so einem Amoklauf kommen kann. Und da wird der Film so ein bisschen banal, aber über weite Strecken hält er wirklich diese Spannung und nimmt einen wirklich auch mit in diese bayerische Provinz und in eine Umgebung, wo diese Tat eben auch geschehen ist. So viel zu Staudamm. Lassen Sie uns jetzt zu Le Passé kommen von Asghar Farhadi. Das ist ein Regisseur, der sich immer wieder Familienthemen vornimmt. In seinem letzten Film A Separation ging es um eine Trennung. Und für diesen Film hat Farhadi nicht nur den Goldenen Bären auf der Berlinale bekommen, sondern sogar auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Jetzt im neuen Film ist das Paar bereits seit Jahren getrennt, hat die Scheidung schon eingereicht. Was passiert denn jetzt? Ja, das ist ja Asghar Farhadis erster Film, den er nicht im Iran gedreht hat. Das ist ja eine französische Produktion. Und was passiert ist, dass Ali nach 4 Jahren aus Teheran wieder nach Paris zurückkommt. Er ist schon mit Marie längere Zeit getrennt, aber jetzt soll eben die Scheidung auch auf Papier erfolgen, weil Marie wieder neu heiraten möchte und wie wir im Verlauf des Films erfahren, sie ist auch schon wieder schwanger. Und Ali ist ja zunächst wie so ein Besucher, also der kommt in das Haus zurück, wo er eben auch gewohnt hat. Da trifft er eben auf Maries älteste Tochter Lucy, die mit dem neuen Freund überhaupt nichts anfangen kann, die den regelrecht hasst. Und und auch immer wieder abhaut. Und er versucht so ein bisschen zu schlichten. Hinzu kommt noch, dass eben Marie große Probleme hat, weil die Frau von ihrem neuen Freund hat einen Selbstmordversuch aus Liebeskummer gemacht und so weiter. Also man kommt richtig in diese Konflikte rein und Ali wird auch immer mehr mit reingezogen, weil, wie der Titel schon sagt, auch er wird von der Vergangenheit eingeholt und muss sich natürlich auf einmal auch mit seinen alten Beziehungsstrukturen wieder auseinandersetzen, die ja plötzlich auch wieder im Raum sind. Und man kann sagen, diese einzelnen Familienmitglieder, die haben sich alle in eine Pattsituation gebracht, die können sich nicht weiter bewegen. Und der Regisseur spielt die eben nicht gegeneinander aus, sondern man versteht sie alle und man würde ihnen am liebsten allen irgendwie helfen, weiß aber auch nicht wie. Und geht das unter die Haut? Das geht unter die Haut und es ist eben auch so schön, weil in seinen vorherigen Filmen hat Asghar Farhadi ja immer mit einer Handkamera gedreht, weil das so gegenwärtige Probleme waren. Und jetzt, weil es eben um die Vergangenheit geht, geht er eben mit der Kamera auch einen Schritt zurück und gibt eben auch die Bühne frei. Und dadurch hat der Zuschauer, aber auch seine Protagonisten kriegen so den Raum, zu sich selbst zu finden und was damals vielleicht auch alles vorgefallen ist. Man könnte auch sagen, das ist ein Gefühlskrimi. Und so langsam schwebt die Vergangenheit dann wirklich auch in die Bilder rein. Danke, Anke Lewicke. Hier noch einmal die Titel unserer Filme der Woche. Wir sprachen über Staudamm von Thomas Sieben und über Asghar Farhadis Film Le Passé. Und beide Filme laufen morgen in unseren Kinos an.